Parascha erschien wieder auf der Bildfläche und nicht allein sie. Mit einem Wort, es begann ein Sodom und Gomorra. Ach, Rodion Romanowitsch, wenn Sie nur ein einziges Mal im Leben die Augen Ihrer Schwester so gesehen hätten, wie sie zuweilen zu blitzen vermögen. Es macht nichts, dass ich jetzt betrunken bin und schon ein ganzes Glas geleert habe. Ich sage die Wahrheit. Ich versichere Sie, dass mir von diesem Blick träumte. Ich konnte schließlich schon das Rascheln Ihres Kleides nicht mehr ertragen. Ich dachte in der Tat, dass ich noch epileptische Krämpfe bekäme. Nie hätte ich es mir träumen lassen, dass ich je in eine solche Raserei geraten könnte. Kurz gesagt, man musste sich unbedingt versöhnen. Aber das war schon unmöglich. Und stellen Sie sich vor, was ich dann tat. Bis zu welch einer geistigen Abstumpfung die Raserei einen Menschen bringen kann. Unternehmen Sie nie etwas in so einer Raserei, Rodion Romanowitsch. Ich sagte mir, dass auf Dorotja Romanowna eigentlich doch bettelarm ist. Ach, entschuldigen Sie, ich wollte das nicht so. Aber ist denn die Ausdrucksweise nicht einerlei, wenn es doch nur auf die Feststellung der gleichen Tatsache ankommt? Also, wie gesagt, dass sie eben von ihrer Arbeit lebt, dass sie ferner ihre Mutter zu unterstützen hat und Sie, ach, zum Kuckuck, Sie ziehen schon wieder die Brauen zusammen. Kurz, ich beschloss, ihr mein ganzes Geld anzubieten. Ich hätte damals so an die 30.000 Rubel locker machen können, damit sie mit mir fliehe. Nun, meinetwegen, hierher nach Petersburg. Selbstverständlich schwor ich ihr zugleich noch ewige Liebe, sprach von Seligkeit und so weiter und so weiter. Sie können mir glauben, dass ich damals von ihr so benommen war, dass ich, wenn sie mir gesagt hätte, ermorde oder vergifte Marfa Petrowna und heirate mich, dass ich das auch sofort getan hätte. Es endete aber mit der Ihnen schon bekannten Katastrophe. Und Sie können sich denken, in was für eine Wut ich geriet, als ich erfuhr, dass Marfa Petrowna diesen gemeinsten Agenten, diesen Luschin, herbeizog und beinahe eine Heirat zustande brachte, was im Grunde genommen dasselbe gewesen wäre, wie das, was ich ihr anbot. Ist es etwa nicht so? Ist es nicht dasselbe? Es ist doch dasselbe. Ich bemerke, dass Sie mir jetzt merkwürdig aufmerksam zuhören. Sie interessanter junger Mann. Svidrigailow schlug vor Ungeduld mit der Faust auf den Tisch. Er war rot geworden. Raskolnikow sah deutlich, dass das eine oder die anderthalb Glas Champagner, die er schluckweise unmerklich getrunken hatte, aufreizend auf ihn wirkte. Und er beschloss, die Gelegenheit wahrzunehmen.